Okay, Mann. Ich bin gerade heimgekommen, Alter. Ich mach jetzt noch schnell die Runde und dann geh ich pennen. Ich brate noch ein Spiegelei dabei. Ist doch kein Problem, deine Vorlage war ja nicht besonders schwer zu kontern. Also, jetzt noch schnell die Runde, Digga. Komm jetzt BOZ, wir müssen an die Gewehre gehen. Und ich durchlöcher dich öfter als Junkie-Arterien. Denn ich bin erst zufrieden, wenn ich Punks unter der Erde sehe. Ich sterben, BOZ, denn du nervst schlimmer als Bärbel Schäfer. Mein Headset ist jetzt abgefallen, und was soll's, Bitch, dein Head ist jetzt abgefallen. Und er rollt in Richtung Park, Bitch. Kleine Kinder spielen Fußball damit und dann jeder Schuss ist sozusagen wie ein Arschtritt für dich. Denn du bist ein Arschgesicht und rappst beschissen. Du trittst deine Mama, um ne dicke Runde zu kicken. Ja, das ist Battle Rap und ich weiß, was dazu gehört. Und du bist leider nicht, denn du gehörst zu den Golden Girls. Ich beklebe deine Mama mit Paketklebeband, gib ihr nen Punch und sie quer durchs Land wie Magnetschwebebahnen. B.O. hat nichts in der Hose, außer Bügelfalten. Keiner mag dich, weil du stets ein Fahren lässt wie grüne Ampeln. Wie willst du mich erwürgen? Mit deinen Mädchenfingern. Ich werd dein Mädchen fingern, bis sie zittert wie bei Schnee im Winter. Ich nehm dir den Pinterm raus und stranguliere deine Kehle, amputiere deinen Schädel. Deine Haut wird Wandtapete in meinem Wohnzimmer. Peinlich ist höchstens deine kleine Schwester, denn sie ist behaarter als ein Gorilla. Ich bin der Killer, der dich abknallt, du Bitch. Was den Effekt hat, dass du von nah den Asphalt besichtigst. Yeah. Weißt du, wie viele Nutten ich heute gefickt hab, Nigga? 3 Stück. Eine davon warst du. Okay, Nigga, ich geh pennen, es ist 3:30. Gute Nacht.